Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Der Datenskandal um Cambridge Analytica und die gesammelten Daten von rund 50 Millionen Facebook-Nutzern, das war eines der beherrschenden Themen in dieser Woche. Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katharina Barley hat Facebook-Vertreter ins Ministerium einbestellt. Dorothee Beer, Staatsministerin für Digitalisierung, hat Facebook nachdrücklich gewarnt. Und immer wieder wurde in den politischen Debatten davon gesprochen, dass die ab dem 25. Mai geltende Europäische Datenschutzgrundverordnung solch einen Datenmissbrauch in Zukunft verhindern könne. Stimmt das, Peter Welchering? Also zunächst muss man feststellen, die Datenweitergabe von Facebook an Cambridge Analytica, die war nach den jetzt geltenden Gesetzen auch eindeutig illegal. Sie ist auch nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung illegal. Und die Datenschutzgrundverordnung, die sieht dafür recht empfindliche Strafen vor. Höhere Strafen beispielsweise als bisherige deutsche entsprechende Gesetze. Im Falle von Facebook könnte da eine Geldbuße bis zu 1 Milliarde Euro verhängt werden. Auf der anderen Seite war die Datenweitergabe von Facebook an Cambridge Analytica eben nicht nur nach deutschem Datenschutzrecht illegal, sondern diese Datenweitergabe, die verstieß interessanterweise auch gegen ein Datenschutzabkommen zwischen der amerikanischen Federal Trade Commission, also der Handelsaufsicht in den USA, und Facebook. Und wenn wir uns da mal das Strafmaß anschauen, dann sind nach diesem Datenschutzabkommen bei unerlaubter Weitergabe von persönlichen Daten pro Einzelfall 40.000 US-Dollar als Strafe fällig. Macht im Fall Cambridge Analytica etwas über 2 Billionen US-Dollar. Mit anderen Worten, schon nach amerikanischem Recht, nach jetzigem Recht, hatte Facebook und hat Facebook da eigentlich eine viel höhere Strafe zu erwarten als nach der kommenden Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Dann schauen wir uns doch mal die 88 Seiten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung etwas näher an, soweit es möglich ist. Wie wäre denn nach diesem Gesetzestext die Weitergabe von Facebook an Cambridge Analytica zu bewerten? Die wäre sehr unterschiedlich zu bewerten und das ist in der Diskussion der vergangenen Tage ein bisschen zu kurz gekommen. Denn zunächst mal liegt ja tatsächlich in einigen Fällen die Einwilligung der Nutzer vor, dass ihre Daten weitergegeben und weiterverarbeitet werden dürfen. In diversen Fällen, nicht in allen Fällen, aber ganz häufig haben die Anwender der App, die Cambridge Analytica da verwendet hat und die den schönen Namen hat, This is your digital life, haben also diese Anwender der App ihr Einverständnis erklärt, dass ihre Daten weiterverarbeitet weitergegeben werden dürfen. Und in diesen Fällen wäre also die Datenschutzgrundverordnung schon mal sozusagen draußen, die würde nicht greifen. In den anderen Fällen, da müsste dann genau geklärt werden, welche der weitergegebenen Daten denn persönliche Daten sind, personenbezogene Daten und welche nicht. Und da lässt auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung immer noch einige Schlupflöcher offen. Wenn die Datenschutzbehörden nach der Datenschutzgrundverordnung gegen Facebook ermitteln würden, um eine Strafe verhängen zu wollen, wie sähe dann die Beweislage aus? Ja, diese Beweislage wäre trotz der Diskussion ein Problem. Es gibt die Aussage von Christopher Wiley, der das Ganze an die Medien gebracht hat, der Informant also. Die Aussage selbst ist ein Beweismittel, aber damit ist eben noch nicht ausreichend bewiesen, dass Facebook bei diesem Datenhandel mitgemacht hat. Mark Zuckerberg behauptet ja nach wie vor, Facebook sei das Opfer in diesem Fall, nicht der Täter. Und da müssten dann noch weitere Indizien ermittelt werden, dass und wie diese Datenweitergabe wirklich stattgefunden hat. Die Datenweitergabe selbst, die müsste gerichtsfest nachgewiesen werden. Und da bin ich mir bei der gegenwärtigen Indizienlage überhaupt nicht sicher, wie das ausgehen würde. Aber immerhin können ja nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung europäische Behörden gegen Facebook ermitteln und Facebook kann sich nicht darauf zurückziehen, seinen Sitz in den USA zu haben. Ja, das ist tatsächlich neu und das ist auch insgesamt ein Fortschritt bei der Datenschutzgrundverordnung. Allerdings im Falle Facebooks bin ich mir dann da auch gar nicht sicher, ob das wirklich was helfen würde. Zum einen hätte in der Vergangenheit schon gegen Facebook Europa ermittelt werden können. Die Europazentrale von Facebook, die hat ihren Sitz in Dublin. Und selbst nach den ganz laxen irischen Datenschutzbestimmungen wäre nach dem Urteil vieler Datenschützer Ermittlungen gegen Facebook in Sachen Persönlichkeitsprofile durchaus erfolgreich gewesen. Zum anderen hätten auch die US-Behörden, die amerikanischen Behörden tätig werden können und müssen. Und dass die Datenschutzbehörden hier insgesamt nicht tätig geworden sind in der Vergangenheit, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Facebooks Interessenvertreter hier eine Lobbyarbeit auf einem sehr, sehr hohen Niveau geleistet haben. Das hat sich Facebook eine Menge Geld kosten lassen. Meine Prognose für die Zeit nach dem 25. Mai, also wenn die Europäische Datenschutzgrundverordnung dann gilt, die lautet, es wird sich hier nicht viel ändern. Profilbildung und entsprechende Datensammelei werden auch weiterhin rechtswidrig stattfinden, wie in der Vergangenheit. Aber wir haben ja jetzt die Situation, Peter, dass Politiker fast aller Parteien ernsthafte Konsequenzen fordern. Eine so große Koalition pro Datenschutz, das ist eigentlich neu. Das dürfte doch irgendetwas verändern, oder nicht? Ich fürchte, dass sich da nicht sehr viel ändert. Die Weitergabe der Facebook-Profildaten, die ist jetzt durch Christopher Wylie hochgekocht. Das ist gut. Das hat zu Empörung geführt. Initiativen und Aktionen wie beispielsweise Hashtag Delete Facebook auf Twitter, die zeigen ja, dass da eine Menge Unmut bei den Leuten vorhanden ist. Dem wollen die meisten Politiker jetzt Rechnung tragen und das müssen sie auch. Es geht immerhin da um Sympathiepunkte. Aber die jetzt gehaltenen Sonntagsreden in Sachen Datenschutz, die werden ganz schnell wieder vergessen sein. Und vor allen Dingen, diese Sonntagsreden, die haben ja keine praktischen Auswirkungen. Facebook dürfte im Wesentlichen weitermachen wie bisher. Peter Welchering über das Facebook-Debakel und welche Folgen es haben könnte. Danke.